Hören Teil 4. Sie hören 5 telefonische Mitteilungen. Zu jeder Mitteilung gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 36 bis 40 auf dem Antwortbogen. Sie hören jede Mitteilung einmal. Nummer 36. Guten Morgen, hier ist Verena Schulze, Rechtsabteilung. Es geht um Frau Kohler, die Pflegekraft, die letzte Woche um 6 Uhr morgens vor dem Eingang des Seniorenstifts ausgerutscht ist und sich den Knöchel gebrochen hat. Es handelt sich hier natürlich um einen Arbeitsunfall und sie bekommt Verletztengeld von der gesetzlichen Unfallversicherung. Anspruch auf Schmerzensgeld hat sie aber nicht, weil den Arbeitgeber keine Schuld trifft. Bitte teilen Sie ihr das mit. Nummer 37. Hallo Nadja, Lukas hier. Du warst ja heute wie geplant Ansprechpartnerin für unsere Seniorinnen und Senioren und hast deshalb nicht an der Dienstübergabe teilgenommen. Dein Anliegen, mal einen Theater- oder Kinobesuch für unsere Bewohner anzubieten, habe ich in der Besprechung eingebracht. 2 Kollegen würden auch gern mitmachen. Kannst du ein paar konkrete Vorschläge machen, welche Vorstellungen sich eignen würden? Dann schauen wir, ob wir das mit einer kleinen Gruppe durchführen können. Ach ja, es gibt kleine Änderungen im Dienstplan. Ich schicke ihn dir per Mail. Nummer 38. Guten Morgen, Annalena Landmann von der Volkshochschule Stadtmitte. Sie hatten ja angeboten, dass wir 3 Räume im Erdgeschoss Ihrer Sprachschule am Abend für Veranstaltungen mitnutzen könnten. Das wäre für uns eine interessante Alternative, weil manche unserer Räume zu klein sind. Versteht sich der Mietpreis denn inklusive Umsatzsteuer? Wenn dem so ist, sind wir damit einverstanden. Was wir noch klären müssten, wie gestalten wir die Schlüsselübergabe? Und sind die Räume mit WLAN ausgestattet? Das wäre sehr wichtig für uns. Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung per Mail oder Anruf, dann können wir unser Programm entsprechend aktualisieren. Danke! Nummer 39. Hi Dennis, hier ist Frank. Ich bin gerade dabei, den Jahresabschluss unseres letzten Geschäftsjahres zu erstellen. Ich habe soweit alles beisammen. Danke für die Rechnungskopien Spesen im Dezember, die du mir gestern geschickt hast. Was mir noch fehlt, sind die letzten Einträge im Fahrtenbuch. Du hast ja am 31. Dezember den Kundennotdienst übernommen und warst, wie ich sehe, bei 2 Kunden. Kannst du bitte die Einträge im Fahrtenbuch noch ergänzen? Danke schon mal. Nummer 40. Hallo Carolina und Luis, hier ist Lea. Ich brauche dringend eure Hilfe. Wir bekommen morgen 3 Saisonarbeitskräfte von der Zeitarbeitsfirma. Sie arbeiten zum ersten Mal bei uns und müssen unbedingt bald eingearbeitet werden, bevor wir sie an die Maschinen lassen. Normalerweise macht das Konrad, aber der hat sich ausgerechnet heute krank gemeldet, Bein gebrochen. Wirklich zu dumm. Könnte einer von euch einen Urlaubstag opfern und in die Firma kommen? Ein dickes Dankeschön schon mal. Ende des Tests hören.